Ein Wiegenlied von Mein blaues Buch von Hermann Löns. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Wiegenlied. Sie sangen ihm von Avalun. Gelb war sein Haar. In Avalun, da sollst du ruhen über das Jahr. Avalun, das schöne Land, ganz und gar von Zucker kannt. O Avalun. Der Jüngling rief: O Avalun! Blond ist mein Haar, in Avalun, da will ich ruhen, heute übers Jahr. Avalun ist nicht mehr fern, Avalun, du roter Stern, o Avalun. Es sprach der Mann: O Avalun, fahl wird mein Haar, in Avalun, da will ich ruhen, ich reit schon 30 Jahr. Avalun ist nicht mehr weit, Avalun, o Seligkeit, o Avalun. Es seufzt der Greis: O Avalun, grau ist mein Haar, in Avalun, da will ich ruhen, nun bin ich 70 Jahr. Avalun, bald bin ich da, Avalun, ich seh es ja, o Avalun. Sie fuhren ihn nach Avalun, weiß war sein Haar, in Avalun, da sollst du ruhen, Jahr über Jahr. Avalun, das ist der Tod, Avalun ist nimmer Not, o Avalun. Ende von Ein Wiegenlied, aufgenommen von Sonja.